Kapitel 5 Übung A18 Phonetik Hören und wiederholen Sie. Sommer Wasser Wetter Gewitter Bücher Zimmer Computer Reiseführer Verkehr Vergessen Verkaufen Vertrauen Vereinbaren Erwarten Hast du die Bücher vergessen? Morgen wird das Wetter schön. Nachmittags erwarten wir Gewitter. Im Reiseführer steht, dass es viel Verkehr in Rom gibt.